Abschnitt 16 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel, Teil 2. Ja, sie sind in der Gesellschaft eines Mannes umhergesegelt, der einst ein Bedienter war. Ich sah, wie sie mich anblickten, als ich Mr. Armadale an Bord der Yacht durch mein Tischdecken belustigte. Jetzt begreifen Sie, wie es kam, dass ich dies so ordentlich zu tun imstande war und nichts dabei vergaß. Ich habe das Glück gehabt, einiges von der Gesellschaft zu sehen. Ich habe geholfen, derselben den Magen zu füllen und die Stiefel zu putzen. Meine Erfahrungen in der Bedientenstube waren jedoch nicht von langer Dauer. Ehe ich noch meine erste Livree abgetragen hatte, ward ein Diebstahl im Hause begangen. Es war die alte Geschichte, und es ist unnötig, dieselbe zum tausendsten Male zu erzählen. Es hatte jemand Geld auf einem Tische liegen gelassen und dasselbe dort nicht wiedergefunden. Die ganze Dienerschaft konnte sich auf Zeugnisse ihrer Ehrlichkeit berufen, der Bedientenjunge ausgenommen, der unvorsichtigerweise zur Probe angenommen worden war. Nun, ich hatte in diesem Hause bis zuletzt Glück. Ich wurde nicht verklagt, etwas gestohlen zu haben, das ich nicht nur niemals angerührt, sondern sogar nicht einmal gesehen hatte. Ich wurde bloß fortgejagt. Eines Morgens ging ich mit meinen alten Kleidern nach der Stelle, wo ich Tommy begraben hatte, küsste das Grab und nahm von meinem kleinen toten Hunde Abschied. Dann stand ich wieder in der weiten Welt da. Ich war jetzt bereits 13 Jahre alt. Kam Ihnen in dieser Verlassenheit und bei so zartem Alter nie der Gedanke, wieder zur Heimat zurückzukehren? Frug Mr. Brock. »Ich kehrte noch an demselben Abende nach meiner Heimat zurück, Sir. Ich schlief auf dem blanken Erdboden. Welche andere Heimat gab es wohl für mich? In ein paar Tagen sah ich mich wieder in die großen Städte und die schlechte Gesellschaft zurückgetrieben. Die großen öden Gefilde waren mir jetzt so einsam, da ich meine Hunde verloren hatte.« Zunächst ward ich von zwei Matrosen aufgegriffen. Ich war ein gewandter Bube und erhielt eine Stelle als Kajütenjunge an Bord eines Küstenfahrers. Eine Stelle als Kajütenjunge haben heißt so viel als im Schmutze leben, Unrat essen, die Arbeit eines Mannes auf Knabenschultern tragen und in regelmäßigen Zeiträumen das Tauende auf dem Rücken fühlen. Das Schiff legte in einem Hafen der Hebriden an. Ich war so undankbar wie gewöhnlich gegen meine Wohltäter. Ich lief abermals davon. Einige Frauen fanden mich halb verhungert in den nördlichen Wildnissen der Insel Skye. Es war unfern der Meerküste und ich versuchte es zunächst unter den Fischersleuten. Bei meinem neuen Herrn ward ich zwar weniger mit dem Tauende traktiert, allein ich war jedem Wind und Wetter ausgesetzt und hatte Arbeit, die einen Knaben, der nicht wie ich durch ein Vagabondenleben abgehärtet war, getötet haben würde. Ich kämpfte mich indessen durch alles hindurch, bis der Winter kam und dann sandten die Fischer mich wieder in die Welt hinaus. Ich tadele sie nicht dafür, es gab wenig Lebensmittel auf der Insel und viele hungrige Magen. Warum sollten sie, Hungersnot vor Augen, einen Knaben bei sich behalten, der nicht zu ihnen gehörte? Eine große Stadt war im Winter meine einzige Chance, deswegen ging ich nach Glasgow und wäre dort angelangt fast dem Löwen in den Rachen gefallen. Ich hatte die Aufsicht über einen leeren Karren auf dem Broomielaw übernommen, als ich plötzlich auf der Trottoirseite von dem Pferde, das ich hielt, die Stimme meines Stiefvaters hörte. Er war einem Bekannten begegnet und zu meinem Erstaunen und Schrecken unterhielten sie sich von mir. Hinter dem Pferde versteckt hörte ich genug von ihrem Gespräche, um zu erfahren, dass ich, ehe ich an Bord des Küstenfahrers gegangen, mit genauer Not der Entdeckung entgangen war. Zu jener Zeit war ich mit einem Vagabonden meines Alters zusammengetroffen, da wir aber Streit miteinander bekommen, hatten wir uns wieder getrennt. Den Tag darauf stellte mein Stiefvater in demselben Distrikt seine Nachforschungen nach mir an, und da er keine genaue Personenbeschreibung zu erlangen vermochte, war er mit sich uneinig, welchem der beiden Knaben er folgen solle. Der eine, hörte er, sei unter dem Namen Brown und der andere unter dem Namen Midwinter bekannt. Brown war gerade der gewöhnliche Name, den ein schlauer, fortgelaufener Knabe annehmen, Midwinter dagegen ein auffallender Name, den er wahrscheinlich meiden würde. Man hatte deshalb Brown verfolgt und mir dadurch Gelegenheit zum Entkommen gegeben. Ich überlasse es Ihnen, sich zu denken, ob ich danach nicht doppelt und dreifach entschlossen war, den Namen meines Zigeunerherrn beizubehalten. Mein Entschluss ging jedoch noch weiter. Ich beschloss, das Land ganz zu verlassen. Nachdem ich ein paar Tage im Hafen umhergelauert, entdeckte ich, welches der fremden Schiffe zuerst absegeln werde, und versteckte mich an Bord desselben. Der Hunger hätte mich fast aus meinem Versteck hervorgetrieben, ehe der Lotse das Schiff verlassen hatte, aber der Hunger war nichts Neues für mich und ich blieb, wo ich war. Als ich auf dem Verdeck erschien, war der Lotse fort und es blieb dem Kapitän nichts weiter übrig, als mich entweder zu behalten oder über Bord zu werfen. Er sagte, und ich bezweifle nicht, dass er die Wahrheit sprach, er würde mich lieber über Bord geworfen haben, doch die Majestät des Gesetzes ist zuweilen selbst die Freundin eines Vagabonden wie ich. Auf diese Weise kehrte ich zum Seeleben zurück und lernte genug, um mich auf Mr. Armadales Yacht nützlich zu machen. Ich machte mehr als eine Reise in mehr als einem Schiffe, nach mehr als einem Teile der Welt, und ich hätte dieses Leben vielleicht fortsetzen können, wenn es mir möglich gewesen wäre, mir alles und jedes ruhig gefallen zu lassen und mein Temperament zu beherrschen. Ich hatte viel gelernt, doch da ich dies eine nicht gelernt hatte, musste ich den letzten Teil meiner letzten Heimfahrt nach Bristol in Eisen zurücklegen, und dort sah ich, der Meuterei gegen einen meiner Vorgesetzten angeklagt, zum ersten Mal das Innere eines Gefängnisses. Sie haben mich mit außerordentlicher Geduld angehört, Sir, und ich freue mich, Ihnen dafür sagen zu können, dass wir nicht mehr weit von dem Ende meiner Geschichte entfernt sind. Wenn ich nicht irre, so fanden Sie einige Bücher, als Sie in dem Wirtshause in Somersetshire mein Gepäck durchsuchten. Mr. Brock bejahte die Frage. Jene Bücher bezeichnen den nächsten Wechsel in meinem Leben, und zwar den letzten bis zu der Zeit, wo ich die Stelle eines Unterlehrers an jener Schule annahm. Meine Gefangenschaft war nicht von langer Dauer. Meine Jugend sprach vielleicht für mich, oder die Magistratsherren von Bristol zogen möglicherweise den Umstand in Betracht, dass ich schon so lange an Bord des Schiffes in Fesseln gelegen hatte. Wie dem immer sein mochte, als ich wieder in die Welt hinaustrat, war ich eben 17 Jahre alt. Ich hatte keine Angehörigen, von denen ich aufgenommen zu werden hoffen durfte. Ich hatte keine Heimat. Das Seeleben war nach dem, was ich dabei erfahren, ein Leben, vor dem ich mit Abscheu zurückbebte. So stand ich unter der Menschenmenge auf der Brücke zu Bristol und dachte, was ich nur mit meiner Freiheit anfangen solle, da ich dieselbe jetzt zurückerhalten. Ob in dem Gefängnisse eine Veränderung mit mir vorgegangen war oder ob ich den Charakterwechsel fühlte, der das herannahende Mannesalter begleitet, ich weiß es nicht. Aber das alte, leichtsinnige Vergnügen an dem früheren Vagabondenleben schien gänzlich aus meiner Natur gewichen. In einem fürchterlichen Gefühl der Einsamkeit wanderte ich, da mir vor dem freien Felde graute, bis nach Einbruch der Nacht in den Straßen von Bristol umher. Mit jämmerlichem Neide gegen die, welche in den Häusern wohnten, sah ich, wie in den Erdgeschossen derselben die Kerzen angezündet wurden. Ein Wort des Rates würde in jenem Augenblick viel für mich wert gewesen sein. Nun, dasselbe ward mir vergönnt. Ein Konstabler befahl mir, weiterzugehen. Er hatte vollkommen recht, was konnte ich wohl anderes tun? Ich schaute zum Nachthimmel empor und dort sah ich meinen alten Freund von mancher Nachtwache auf dem Wasser her, den Polarstern. Die Punkte des Kompasses sind mir alle einerlei, dachte ich mir, ich will deiner Richtung nachgehen. Doch selbst der Stern wollte mir an diesem Abend nicht Gesellschaft leisten. Er verbarg sich hinter einer Wolke und ließ mich im Regen und in der Finsternis allein. Tastend fand ich den Weg nach einem Karrenschuppen, schlief dort ein und träumte von den alten Zeiten, als ich noch meinem Zigeunerherrn diente und mit den Hunden zusammenlebte. O Gott, was würde ich nicht darum gegeben haben, wenn ich beim Erwachen Tommys kleine, feuchte Schnauze in meiner Hand gefühlt hätte. Doch warum verweile ich bei diesen Dingen? Warum eile ich nicht lieber dem Ende zu? Sie sollten mich nicht durch so geduldiges Zuhören dazu ermutigen, Sir. Nachdem ich wieder eine Woche lang ohne Aussicht auf Hilfe umhergewandert war, befand ich mich eines Tages in den Straßen von Shrewsbury und stierte in die Fenster eines Buchhändlerladens. Es kam ein alter Mann an die Ladentür. Er schaute um sich und erblickte mich. »Sucht ihr Arbeit?« frug er mich, »und haltet ihr euch nicht so gut, um es billig zu tun?« Die Aussicht auf Beschäftigung und auf die Gelegenheit, ein Wort mit einem menschlichen Wesen reden zu können, verlockte mich und ich übernahm ein schmutziges Tagewerk in einer Buchhändlerniederlage für einen Schilling. Ich erhielt noch mehr Arbeit dieses Schlages. Nach einer Woche ward ich dazu befördert, den Laden auszukehren und die Fensterläden zu schließen. Bald darauf wurden mir die Bücher zum Austragen anvertraut, und als das Vierteljahr zu Ende war und der Ladendiener seine Stelle verließ, erhielt ich dieselbe. Erstaunliches Glück, werden Sie sagen, denn hier hatte ich endlich den Weg zu einem Freunde gefunden. Ich hatte den Weg zu einem der unbarmherzigsten Geizhälse in ganz England gefunden und mich durch ein ganz einfaches kommerzielles Verfahren in der kleinen Welt von Shrewsbury emporgearbeitet, indem ich meine Dienste wohlfeiler gab als alle meine Mitbewerber. Die Arbeit in der Niederlage war von allen Leuten der Stadt, die gerade beschäftigungslos waren, ausgeschlagen worden, und ich übernahm dieselbe. Der regelmäßig angestellte Markthelfer nahm seinen armseligen Wochenlohn unter allwöchentlichem Protest in Empfang. Ich dagegen begnügte mich mit 2 Schillingen weniger und erhob keine Klage. Der Ladendiener sagte seinem Herrn den Dienst auf, weil er nicht allein zu schlecht besoldet, sondern auch zu schlecht beköstigt wurde. Ich erhielt die Hälfte seines Gehalts und ernährte mich von den spärlichen Brocken, die mir mein Herr zukommen ließ. Noch nie passten 2 Menschen besser füreinander als jener Buchhändler und ich. Sein einziger großer Lebenszweck ging dahin, jemand zu finden, der bereit war, seine Arbeit für Hungerlohn zu tun. Mein einziger Lebenszweck, jemanden zu finden, der mir ein Obdach geben wollte. Ohne ein einziges Gefühl miteinander gemein zu haben, ohne dass überhaupt irgendein Gefühl, ob der Feindschaft oder Freundschaft zwischen uns erwuchs, ohne einander abends an der Haustreppe Gute Nacht oder morgens am Ladentische Guten Morgen zu wünschen, lebten wir von Anfang bis zu Ende einander fremd, 2 Jahre zusammen in jenem Hause. Dies war eine traurige Existenz für einen Burschen in meinem Alter. Wie? Sie sind ein Geistlicher und Gelehrter und können deshalb gewiss erraten, was mir jenes Leben erträglich machte. Mr. Brock erinnerte sich der zerlesenen Bände, die in der Handtasche des Unterlehrers gefunden worden waren. »Die Bücher machten Ihnen dasselbe erträglich«, sagte er. Die Augen des Armen funkelten in einem neuen Licht. »Ja«, sagte er, »die Bücher, die großmütigen Freunde, die mir ohne Argwohn entgegenkamen, die barmherzigen Lehrer, die mich nie misshandelten, die einzigen Jahre meines Lebens, auf die ich mit einer Art von Stolz zurückzublicken imstande bin, waren die, welche ich im Hause des Geizhalses zubrachte. Das einzige unverdorbene Vergnügen, das ich je genossen, ist das, welches ich auf den Bücherbrettern des Geizhalses fand. Früh und spät an den langen Winterabenden und den stillen Sommertagen trank ich an der Quelle des Wissens, ohne des Trunkes überdrüssig zu werden. Wir hatten wenig Kunden zu bedienen, denn die Bücher waren meistens von der soliden wissenschaftlichen Sorte. Es ruhten keine Verantwortlichkeiten auf mir, denn die Rechnungsbücher wurden von meinem Herrn geführt und es gingen nur geringe Geldsummen durch meine Hände. Er lernte mich bald hinreichend kennen, um zu wissen, dass er meiner Ehrlichkeit vertrauen und sich auf meine Geduld verlassen dürfe, wie er mich immer behandeln mochte. Der einzige Einblick, den ich in seinen Charakter tat, entfernte mich noch mehr von ihm. Er war im Geheimen ein leidenschaftlicher Opiumesser. In Laudanum förmlich verschwenderisch, obgleich in allem Übrigen ein Geizhals. Er gestand mir diese Schwäche niemals ein und ich sagte ihm nie, dass ich dieselbe entdeckt habe. Er genoss sein Vergnügen allein und ich genoss das meinige ebenso. Eine Woche nach der anderen, ein Monat nach dem anderen, saßen wir da, ohne je ein freundschaftliches Wort miteinander auszutauschen. Ich allein mit meinem Buche an dem Ladentische, er allein mit seinem Rechnungsbuche in seinem Privatzimmer, wo er mir durch das schmutzige Fenster der Glastür undeutlich sichtbar war, wie er zuweilen stundenlang über seinen Zahlen brütete oder regungslos in der Verzückung des Opiumrausches dasaß. Die Zeit verging und brachte keine Veränderungen für uns mit sich. Die Jahreszeiten zweier Jahre wechselten und ließen uns unverändert. Eines Morgens zu Anfange des dritten Jahres erschien mein Herr nicht wie gewöhnlich, um mir mein Frühstück zuzumessen. Ich ging auf sein Zimmer und fand ihn hilflos im Bette. Er weigerte sich, mir die Schlüssel zum Vorratsschranke anzuvertrauen oder mich einen Doktor holen zu lassen. Ich kaufte mir ein Stückchen Brot und kehrte zu meinen Büchern zurück, und zwar ohne mehr für ihn zu fühlen. Dies gestehe ich offen, als er unter ähnlichen Umständen für mich gefühlt haben würde. Ein paar Stunden später ward ich von einem gelegentlichen Kunden, einem Arzte, der seine Praxis aufgegeben, in meiner Lektüre gestört. Er ging in das Zimmer meines Herrn hinauf und ich war froh, seiner loszuwerden, um zu meinen Büchern zurückzukehren. Er kam wieder herunter und unterbrach mich nochmals. »Ihr gefällt mir nicht besonders, mein Bursche«, sagte er zu mir, »aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu sagen, dass ihr bald für euch selber zu sorgen genötigt sein werdet. Ihr seid nicht sehr beliebt im Orte und werdet deshalb vielleicht einige Mühe haben, eine neue Stelle zu finden. Lasst euch daher ein schriftliches Zeugnis von eurem Herrn geben, ehe es zu spät ist.« Er sprach mit Kälte. Ich dankte ihm meinerseits ebenfalls kalt und verschaffte mir noch an demselben Tage das Zeugnis. »Glauben Sie etwa, mein Herr habe mir dasselbe umsonst gegeben?« Er dachte nicht daran. Noch auf dem Sterbebette handelte er mit mir. Er war mir den Gehalt für einen Monat schuldig und wollte keine Zeile von dem Zeugnisse schreiben, bis ich ihm verspreche, jene Schuld nicht von ihm zu fordern. 3 Tage später starb er, nachdem er bis zuletzt die Seligkeit genossen, seinen Ladendiener zu übervorteilen. »Aha«, flüsterte er, als der Arzt mich zu ihm gebracht hatte, damit ich Abschied von ihm nehme. »Ich hab euch Wohlfall gehabt. War wohl Osiah Midwinters Stock so grausam wie dies? Mir scheint es nicht.« Nun, da stand ich wieder draußen in der Welt, doch diesmal sicherlich mit besseren Aussichten. Ich hatte auf eigene Hand Lateinisch, Griechisch und Deutsch gelernt und hatte ein schriftliches Zeugnis aufzuweisen, das zu meinen Gunsten sprach. Es nützte alles nichts. Der Arzt hatte vollkommen recht, ich war nicht beliebt im Orte. Die niederen Klassen verachteten mich, weil ich dem Geizhalse für seinen schmalen Lohn gedient hatte. Was die besseren Klassen betrifft, so ging es mir mit ihnen, Gott mag wissen, wie es kam, wie es mir, Mr. Armadale ausgenommen, stets mit allen Leuten ergangen ist. Ich machte im ersten Augenblicke einen unangenehmen Eindruck und dies konnte ich später nicht wieder gut machen. Es ist höchst wahrscheinlich, dass ich alle meine Ersparnisse, mein armseliges kleines goldenes Erzeugnis 2 kümmerlicher Jahre ausgegeben hätte, wenn ich nicht in einem Lokalblatte eine Schullehrerstelle angezeigt gefunden hätte. Die herzlosen Bedingungen derselben ermutigten mich, mich um die Stelle zu bewerben, und ich erhielt dieselbe. Wie es mir in der Schule erging und was dann ferner aus mir wurde, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Der Faden meiner Erzählung ist völlig abgewunden. Mein Vagabondenleben liegt alles Geheimnisses entkleidet vor Ihnen und Sie wissen endlich das Schlimmste von mir. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. Oktober 2023.